Weitgehend werden die Brüder Freimaurer getäuscht und über die wahren Ziele der Freimaurerei im Dunkeln gelassen. Bruder Diedler betont, Zitat, dass es eine doppelte Aufnahme im Freimaurerbunde gibt. Die geheime Aufnahme für Fälle, wo es von Wichtigkeit ist, dass nur wenige um die Teilnahme des anderen am Bunde wissen, oder wo eine schnelle Aufnahme nötig ist zu einer Zeit oder an einem Ort, wo keine anderen Brüder gegenwärtig sind. Und dann eine, wo man feierlich in Gegenwart der sämtlichen Bundesbrüder aufgenommen wird und von welcher alle Logen des Landes durch gegenseitige Übersendung der Logenverzeichnisse die Mitglieder kennenlernen. Infolge der geheimen Aufnahmen sind alle die Hauptwühler und Rebellen Mitglieder des Freimaurerbundes, ohne dass das gewöhnliche Freimaurerpublikum sie als Brüder kennt, weil sie auf diese Art den Bund nicht kompromittieren und so ganz frei auf dem Gebiet der Revolution konspirieren. Zitat Ende. Mit meinen Veröffentlichungen will ich Freimaurern helfen, die nicht mehr in sich selbst die Kraft besitzen, unmoralische Eidesverpflichtungen zu sprengen und die in der grauenvollen Lage sind, sich selbst und das Vaterland durch Schweigen zu schädigen. Einigen habe ich in der Tat auch geholfen und sie dem Volke als Freie zurückgegeben, anderen die Augen geöffnet, selbst wenn sie nicht den Mut hatten, dies ihren Brüder Freimaurern zu sagen. Vor allem aber habe ich der Freimaurerei den Nachwuchs aus der Jugend beschnitten. Denjenigen Deutschen aber, die trotz ihres Blutes den freimaurerischen Verstrickungen nicht mehr entrinnen können, namentlich den eingeweihten Freimaurern, ist durch meine Veröffentlichungen ihr Handwerk gelegt und damit eine Quelle der Volksverseuchung gestopft, da die Deutschen und weit darüber hinaus auch andere Völker jetzt wenigstens diese Verbrecher erkennen. Der Freiheitskampf kann jetzt erst in klar erkennbarer Front, wie nie zuvor seit unserer Verfremdung von allem Deutschen gegen ihre Feinde, die Juden, Freimaurer und Jesuiten und den römischen Papst, geführt und siegreich beendet werden. Erst wenn all der Schutt weggeräumt ist, den sie alle auf den deutschen Menschen gehäuft haben, erst wenn der Deutsche von all dem Gift befreit ist, das sie ihm viele Jahrhunderte hindurch eingeträufelt haben, können unser Blut und unsere Seele sich wieder ungehemmt regen und alle Kraft zur neuen Gestaltung der deutschen Weltanschauung, wie sie unseren Ahnen eigen war, und zur Schaffung des freien deutschen Volkes entfalten, das in wahrhafter Geschlossenheit das Wohl des ganzen Volkes, nicht nur einzelner deutschfremder Volksschichten, fördert und den äußeren Feinden trotzt. Die Veröffentlichung der freimaurerischen Geheimnisse ist mir möglich geworden, weil recht viele sogenannte verräterische Schriften im Buchhandel und in den Bibliotheken zu erhalten sind und sehr vieles enthüllen. Sie sind zum Teil in gleicher Absicht geschrieben wie diese Schrift und erschütternd zu lesen. Vor allem aber ist mir, anscheinend von einer Geheimorganisation innerhalb der Freimaurerei, wertvolles Schriftwerk zur Verfügung gestellt. Ich will hier auf die Instruktionen der Brüder Hieber und Glöde hinweisen, die sozusagen amtliche Auslassungen sind. Auf ihnen beruht der wesentliche Inhalt dieser Schrift. Demgegenüber kennzeichnet sich der Versuch der Brüder Freimaurer, die Quellen als wertlos, trübe, jesuitisch oder als Schmähschriften hinzustellen, als echt freimaurerisches Handeln gesunkener Sittlichkeit und verloren gegangener Verantwortungsfreudigkeit. Gewiss ist vieles, was ich hier in dieser Schrift sage, unglaublich, deutschem Wesen zuwider und deshalb für einen Deutschen besonders unfasslich. Aber hier hilft kein Unglaube, kein Zweifel, kein Bespötteln. Es handelt sich um traurige, belegte Tatsachen. Nichts ändert den Zusammenhang, wenn von freimaurerischer Seite behauptet werden wird, diese oder jene Einzelheit sei ja gerade abgeschafft oder abgeändert. Das Ritual in seiner Gesamtheit gilt der Freimaurerei als unantastbar. Die Landmarken dürfen nicht verrückt werden, heißt der Fachausdruck. Fragt man sich nun, warum trotz aller früheren Enthüllungen die Bräuche der Freimaurerei immer wieder der Verschwiegenheit verfallen sind, so kann man als Profaner, das heißt als Nichtmaurer, nur folgende Erklärung dafür finden. Profan bedeutet unheilig, nicht eingeweiht in einen Gottesdienst, ruchlos, unheilkündend. Ich überlasse dem nicht freimaurerischen Leser, eine dieser Bezeichnungen für sich zu wählen. Erstens, Das Ritual ist auch heute noch in seinen Formen eine Burleske und zum Teil so entwürdigend, dass kein deutscher Mann vor seiner deutschen Frau, vor seinen deutschen Kindern und Volksgenossen, aber erst recht nicht eine deutsche Frau vor ihren Angehörigen und Freunden bestehen könnte, zumindest wohl kaum vor Spott und Mitleid geschützt wäre, wenn das Ritual bekannt würde. Diese Scheu vor Mitleid, Spott und Schlimmeren ist das erste wirksame Salomo-Siegel der Verschwiegenheit auf der Zunge des Freimaurers. Zweitens, das Ritual hat aber noch eine andere, furchtbare Absicht und Wirkung. Es soll vor allem den Freimaurer in jedem Grade von Neuem einschüchtern, erschrecken, verblöden und durch Hypnose und Suggestion verbrecherisches Handeln in Menschheitsziele hüllen. Es offenbart dem Freimaurer erst nach vielen von ihm geforderten Eiden, wenn er genügend verblödet und suggeriert ist, die von ihm übernommenen Pflichten, womit keineswegs gesagt sein soll, dass jeder Freimaurer die Ziele und Wege so klar übersieht wie der Eingeweihte. Das Ritual ist eine fortgesetzte Verängstigung unglaublichster Art aufs Ungewisse hin. Gelübde und feierliche Versicherungen, es wird hierüber noch später eingehend gesprochen werden, sind nur deshalb äußerlich an die Stelle des selbstgesprochenen Droheides getreten, weil sogar der moderne, völlig verfreimaurerte Staat sonst wohl nicht in der Lage wäre, solche Fäme mit frommen Augenaufschlag zu dulden. Gelübde wie Eide unterwerfen den Freimaurer furchtbaren Strafen, selbst Mordandrohungen, wenn das Gelöbnis der Verschwiegenheit und des Gehorsams gebrochen wird. Ihre Ausführung wird wiederum Freimaurern durch Gelübde auferlegt. So tritt durch Verängstigung, ja zum frevelhaften Spiel mit Todesfurcht und der Furcht vor anderen grauenhaften Strafen, namentlich in den höheren Graden und in stets steigendem Maße, eine Verschuldung gegenüber den Hoheitsrechten des Staates hinzu. Todesangst und Verstrickung in Schuld sind das zweite und dritte wirksame Salomo-Siegel der Verschwiegenheit auf der Zunge des Freimaurers. Auch kein sogenannter Austritt aus der Loge befreit den Gebundenen von jenen Eiden und löst das Siegel Salomos. Es gibt überhaupt keinen tatsächlichen Austritt. Die Maurerweihe ist wie die Priesterweihe unlöslich, indelebilis. Der Freimaurer darf bestenfalls die Loge decken. In Freimaurersprache heißt dies indes die Freimaurerei schützen. Verschwiegenheit lähmt die Zunge auf immer. Der Gehorsam eines so abseits Getretenen wird nur nicht mehr in Anspruch genommen. Er lebt als isolierter Bruder weiter. Im Verlage Grüne Briefe schreibt ein Bruder Freimaurer in »Die Freimaurerei, ein Spiegel deutschen Lebens« bald nach Erscheinen dieses Werkes im Herbst 1927, Zitat, »Ludendorffs Schrift ist von der Gegenseite bereits leidenschaftlich bekämpft worden. Der völkische Parteiführer Graf Reventlow hat deshalb von dem Wespennest gesprochen, in das Ludendorff gestochen hätte. Aber abgesehen von manchen Unrichtigkeiten und Missverständnissen, die der kundige Freimaurer dem Profanen immer leicht nachweisen kann, hat kaum einer etwas gegen den urkundlichen Stoff und die Tatsachen vorgebracht, sondern immer nur gegen die Schlussfolgerungen, die Ludendorff daraus zieht. Zitat Ende. Aber auch der Versuch, meine Schlussfolgerungen anzutasten, ist vergeblich. Bruder Bischof, der Vorsitzende des Vereins Deutscher Freimaurer, sagte Ende September 1927 nach den Mitteilungen aus dem Verein Deutscher Freimaurer 28-27, Zitat, »Das Bedenklichste an der Ludendorffschen Schrift ist der Umstand, dass darin alles aufgedeckt ist, was mir mit dem rituellen Geheimnis umgeben.« Zitat Ende. Bruder Schulrat Bielig, Logenmeister und Meister vom Stuhl der Johannesloge, der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland zu den drei Quellen im Orient Erfurt, hat am 24.10.1930 in öffentlicher Versammlung im Saale der Liederhalle in Frankfurt am Main dem vorgetragenen Herrn Rechtsanwalt Norbert Schneider aus Karlsruhe vor Hunderten von Zeugen, als dieser dieses Werk in die Höhe hielt und ihn fragte, Zitat, »Geben Sie zu, dass diese Schrift Ludendorffs alle Geheimnisse der Rituale restlos enthüllt?« Zitat Ende, unter großer Bewegung im Saal geantwortet, »Ja.« Wenige Tage später erklärte Bruder Kirchner der Loge zu den drei Hammern der großen nationalen Mutterloge zu den drei Weltkugeln im Orient Naumburg, Zitat, Ludendorff hat alle Geheimnisse der Freimaurerei in die Welt gebracht, Zitat Ende. So ist es und nicht anders. Keine freimaurerische Lüge schafft das aus der Welt. Ich habe das Salomo-Siegel der Verschwiegenheit gebrochen und die Eidesfessel der Freimaurerei gesprengt. Es gibt keine rituellen Geheimnisse mehr. Die Brüder Freimaurer sind ihrer eidlichen Gelübde ledig. Jeder Deutsche kann aus dem Nachfolgenden das innere Wesen der Freimaurerei erkennen.